Hallo und herzlich willkommen zum Nerdphone, Ausgabe Nummer 57, mal wieder von 30C3. Ja, ihr werdet uns nicht los, 28.12.2003 für die Geschichtsschreibung. Ich bin Pascal, heute Dennis natürlich wieder dabei. Und wir haben, wie angekündigt, den André vom Freifunk mit dabei. Grüß dich, André. Moin, moin. Ja, wir hatten ganz eben versprochen, in unserem gefährlichen Halbwissen haben wir mal so ein bisschen erzählt, was unsere Nachbarn so Freifunk, was es so ist. Wir haben mal ein bisschen, Dennis hat ja gestern sich ein bisschen was erklären lassen, was es ist. Und da haben wir uns auch gedacht, laden wir uns doch mal einen, der Ahnung davon hat, was Freifunk ist, was ist dahinter, was ist es überhaupt. Und deswegen haben wir einen André immer mit dabei und können ihn ein bisschen löchern. Versuchen wir mal. Was ist Freifunk, André? Ja, Freifunk ist freie, offene WLAN-Netzwerke. Also sogenannte Community-Netzwerke. Normalerweise läuft das so auf Städteebene. Also hier in Hamburg gibt es zum Beispiel Freifunk Hamburg. Und wir bauen dann ein gemeinsames Netzwerk, in dem sich viele Leute zu Hause, in ihrem Café, wo auch immer, einen Freifunk-Router aufstellen. Und die verbinden sich dann zusammen zu einem großen Netzwerk. Das heißt, die Leute kaufen sich selber so einen Router, ganz genau. Die werden nicht gesponsert gestellt, die kaufen Leute sich, stellen sie sich hin und bieten dann über diesen Router, über ihre Internetverbindung, bieten die was an, genau. Das Netz. Ja. Okay. Ist das ein Verein, ist das das Freifunk, wie ist das? Das ist unterschiedlich organisiert, also in Hamburg sind wir kein Verein, wir haben uns explizit dagegen entschieden bisher. Weil Vereine bringen immer dann vielen Administrationsaufwand mit sich und ein bisschen Vereinsmeierei und so. Sind wir ja groß in Deutschland, ne? Genau. Treffen sich drei Deutsche, kommen Verein. Genau. Und deswegen haben wir das bisher nicht gemacht und es war auch nicht notwendig so, ne? Also es lief immer so fantastisch auf der Ebene, wer macht, hat recht so und komm, mach einfach, worauf du Lust hast. Und da haben die Leute sich von ganz alleine fantastisch engagiert, ohne jetzt irgendwie großartig Ämter inne zu haben oder so. Ne? Andere Städte machen das vielleicht anders. In anderen Städten gibt es Vereine. Es gibt einen übergeordneten Verein, der nennt sich Freie Netzwerke e.V. Der ist auch nur mal gegründet worden, um so administrative Sachen abzuregeln, also quasi um eine rechtliche Person zu haben. Weil die können wir zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir haben folgendes Projekt vor, wir müssen da mal Spenden einsammeln. Und jetzt sind wir aber kein gemeinnütziger Verein und die Leute möchten das gerne von den Steuern absetzen. Dann können wir das über Freie Netzwerke e.V. machen und die können dann noch eine Spendenquittung geben. Okay, das heißt also auch hier, sag ich mal, was ihr so auffahrt hier auf dem 30C3 zum Beispiel, ein bisschen Werbung machen hier, kann man ja eigentlich sich auch nur leisten, wenn man ein Verein ist und eine Vereinskasse hat und sowas daraus bezahlt. Aber das macht man dann halt alles privat aus Spenden finanziert, also nicht über Vereinsgeld. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Das heißt, die Leute, die jetzt hier zum Beispiel aus Hamburg kommen, die gehen auf die hamburg.freifunk.net-Seite, finden euch da und sagen, Mensch, das ist ja mal interessant. Kleine Anleitungen, How-Tos, wie das so funktioniert. Richtig, da sind so auch sogar Anleitungsvideos, die das ein bisschen erklären. PDF-Dokumente, wie man so einen Router flasht. Also, das müsste ich vielleicht nochmal erklären. Genau, weil es ist ja ein bisschen was hinter, ne, in der Technik. Das ist ja zwar ein Standard-Router, aber muss ein bisschen was gemacht werden, damit man das so nutzen kann. Ne? Genau. Das sind handelsübliche Router, kann man ganz normal im Laden kaufen. Wir geben die auch zum Selbstkostenpreis weiter, einfach um es den Leuten einfach zu machen. Verdienen da jetzt aber keinerlei Geld mit oder so, wir geben die einfach nur weiter. Können die auch relativ günstig besorgen, weil wir die in großen Mengen bestellen können. Und wenn man den auspackt, ist das ein ganz normaler Router, wie man ihn halt so kennt. Und was wir halt machen, ist die sogenannte Firmware austauschen, ist das Betriebssystem des Routers. Das, was da im Moment vom Hersteller drauf ist, kommt runter und dann kommt das OpenWRT drauf. Das ist ein kleines, abgespecktes Linux. Und das gibt dem Router die Freifunkfunktionalität. Also hört sich ja für uns jetzt eigentlich einfach an. Ne? Mal hier kommt nur Firmware runter, neue Firmware drauf. Ist das für den geneigten Mausschubser, ist das so machbar für den? Auf jeden Fall, heute ja. Okay. Früher war das mal anders, da war das sehr technisch, sehr kompliziert und deswegen hat Freifunk auch mehrere Wellen gehabt, sage ich mal, immer mal wieder von Begeisterten. Und in Hamburg haben wir jetzt zum Beispiel uns vor knapp 13, 14 Monaten erst wieder gegründet und diesmal mit sehr, sehr viel Erfolg, einfach dadurch, dass es technisch so einfach geworden ist. Ja, also kann jetzt jeder benutzen und wir bieten das halt auch an, wenn jemand sagt, ach komm, stell mir einfach so ein Ding hin, ich möchte mich jetzt gar nicht damit beschäftigen, dann geben wir dem das auch so, dass man nur noch Strom und Netzwerk anschließen muss und alles andere macht also das Gerät von alleine. Also macht er Unterstützung da für 5 Euro Kaffeekasse? Oder? Manchmal, da machen wir auch umsonst. Aber Super. Wer spenden möchte, für der darf. Genau, für ein Abendessen, für die, die Arbeit hatten. Dann können wir halt solche Banner drucken davon, wie wir ja auf dem Kongress haben oder solche Geschichten. Ne? Super. Das heißt also, man nimmt sich einen Router, macht eine neue Firmware drauf und dann bietet man anderen Leuten ja seinen Internetzugang an. Unter anderem, ja. Unter anderem, aber da haben ja viele Angst davor. Die sagen, ja, in Deutschland haben wir doch viel gehört, so, Mensch, haben wir doch Störerhaftung, darf ich das überhaupt? Was mache ich denn, wenn der andere was über meinen Internetzugang macht, sich Filme runterlädt, ist ja alles illegal, ist ja alles so fies. Und nee, das will ich aber nicht. Das will ich nicht mal meinen Anschluss machen. Genau, also, das ist schon angesprochen, in Deutschland gibt es diese komische Störerhaftung, weil irgendwie will man hier immer einen Schuldigen haben und es interessiert eigentlich keinen, wer das wirklich war, sondern Hauptsache der erstbeste Greifbare. Genau. Und das ist dann der Anschlussinhaber im Zweifel. So, um das jetzt zu verhindern, machen die Router was Besonderes, sondern die liefern ihren Internetverkehr nicht direkt beim Anschluss im Internet ab, sondern bauen einen verschlüsselten Tunnel übers Internet auf zu unseren Freifunk-Gateways. Das sind so Zentralrechner, ziemlich dicke Rechner, die irgendwo im Rechenzentrum stehen und dicke Anbindungen haben. Und geben den Internetverkehr dahin weiter. Und die gehen dann ins Internet, sodass das, der Verkehr nicht zu dem eigentlichen Anschluss zurückverfolgbar ist, sondern maximal bis zu dem Gateway. Das heißt also auch mein Internetverkehr, wenn ich den Router jetzt selber nutzen würde, geht über das VPN zu eurem Anschlusspunkt und ihr seht ja dann, wo ich surfe. Auf welchen Seiten ich surfe, ihr könntet mich ja ausfiltern. Könnten wir theoretisch, aber bei uns wird nichts gelockt. Also das kann jeder Internetanbieter übrigens, da sollte man sich immer darüber bewusst sein. Ja. Versuchen wir auch so ein bisschen Sicherheitsbewusstsein im Netz zu vermitteln, weil das vielen Leuten nicht klar ist. Also eigentlich alles, was man im Netz macht, ist immer Klartext und jeder kann alles mitlesen und man weiß halt nicht, wo seine Daten langgehen. Darauf wollte ich hinaus. Also es ist kein Alleinstellungsmerkmal, dass nur ihr seht, wo jetzt andere im Internet sind. Das kann sowieso jeder sehen. Und deswegen empfehlen wir auch immer allen Leuten, grundsätzlich verschlüsselte Protokolle zu benutzen. Also wenn ihr mal so einen Webbrowser google.de eingibt, gebt davor https google.de ein, dann ist die Verbindung Ende zu Ende verschlüsselt. Da kann Google lesen, was ihr macht und ihr selbst, aber dazwischen keiner. Genau, das ist wichtig. Okay, das heißt, jetzt habe ich so einen Router stehen bei mir und sage, Mensch, ich bin so guter Mensch, meine Nachbarn, die sollen auch dann, wenn irgendwann kommt, die sollen mein Netz ja auch nutzen. Mhm. Können die einfach einloggen oder können die einfach sagen, ach, das Netz, ich logge mich da jetzt ein? Genau, das ist ein offenes Netz. Mhm. Das heißt, du brauchst keine Zugangsdaten verteilen. Die sehen das einfach, eine SSID, also dieser Netzwerkname, wenn man mal nach Netzwerken scannt, heißt dann wie unsere Webseite, nämlich hamburg.freifunk.net. Da klickt man einfach drauf, verbindet sich alles vollautomatisch und läuft. Ist aber dann auch unverschlüsselt natürlich, dieses Netzwerk. Genau, ne? Ist auch unverschlüsselt. Wie bei anderen Hotspots auch. Ja? Also, genau. Das heißt, wo man drauf geht. Und da geht es dann also jetzt wirklich nur um die Funkstrecke, die unverschlüsselt ist. Genau. Alles danach ist sowieso, wie gesagt, muss ich mich dann als User irgendwo registrieren, wenn ich sage, ich finde ein, oh, Hamburg-Funk, Freifunk.net, gar nichts, alles for free, so alles viel Spaß. Alles umsonst, ohne Anmeldung, super, ohne Tracking. Klasse. Das ist so der Gedanke, den wir dahinter haben. Nicht schlecht, die Idee. Wir haben eben drüber gesprochen, ich habe es noch anders im Kopf gehabt, dass es früher mal hieß, so, ja, Freifunk kann man nur nutzen, wenn man selber da auch einen Account hat und das, ich weiß nicht, ob das Freifunk war oder ob das ein anderer, oder war das Fonera oder sowas? Das kann auch eine zweite Idee, wie gesagt, für mich war immer diese Partizipieren, also ich gebe, also darf ich nehmen und nur der gibt, darf auch nehmen, um diese Idee einfach groß zu machen, weil man quasi sagt, okay, ich habe in meinem Arbeitsumfeld 3 WLANs, ich brauche ja gar nicht. Mhm. Und bei mir zu Hause habe ich eh mein WLAN, von daher braucht niemand anders WLAN nutzen. Und warum sollte ich ein Freifunknetz aufgeben, wenn ich ja auch alle nutzen kann? Also das ist halt für mich so, das klingt jetzt sehr deutsch, so nach dem Motto, ich möchte etwas. Was habe ich denn davon? Was habe ich denn davon? Und warum muss ich mir die Mühe machen? Weil ich kann ja auch so WLAN machen, aber ich weiß nicht, also möglicherweise assoziiere ich das mit Freifunk falsch. Das war mit Sicherheit dann ein anderer Anbieter. Fonera oder sowas, sowas gab es ja schon mal, ne? Das kann gut sein. Also Fonera benutzt tatsächlich auch die Technologie, die für Freifunk mal entwickelt wurde. Ich will jetzt nicht gerade sagen Spin-off, aber die haben sich halt der Sachen bedient und kommerzialisieren das. Ne? Okay. Also, das liegt in Spanien und so. Und ja, genau. Sind jetzt auch die die mit der Telekom in Deutschland diese Hotspots aufbauen. Super. Und die machen, glaube ich, das auch so bei der Telekom, dass man da halt Kunde sein muss, um diese Hotspots eben dauerhalb nutzen zu können, länger als eine halbe Stunde. Aber Freifunk ist wirklich der Gedanke, nutzen. Interessanterweise hatten wir es gar nicht notwendig. Also ich kann diesen Gedanken nachvollziehen, den du da schilderst, aber es funktioniert auch so. Es gibt halt genug Leute, die bereit sind zu sagen, hier, warum nicht, nutze das mit. Ich finde es toll, ich habe selber was davon, wenn ich woanders hinkomme und das nutzen kann. Ja, oder weiß man, Zweifelsfall habe ich halt auch selbst nochmal ein WLAN, was nicht mir persönlich zugeordnet werden kann. Ne? Es gibt ja auch gewisse Sachen, wo man vielleicht sagt, ach Mensch, da passt die Gelegenheit mal relativ gut, dann logge ich mich halt mal ins Freifunk ein. Wisst ihr denn ungefähr, wie viele Nutzer Freifunk überhaupt nutzen in Deutschland jetzt zum Beispiel? Wie viele Router gibt es? Also das ist, ich glaube, es gibt keine deutschlandweite Statistik oder so. Also die Städte für sich pflegen teilweise Statistiken oder auch nicht. Da gibt es immer heiße Diskussionen drüber, weil naja, es gibt immer so ein bisschen den Gedanken, man sollte halt nur die Daten erfassen, die wirklich absolut notwendig sind. Paragraph 3a BSG, ne? Also ich glaube, Berlin zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht genau, will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, die gucken noch nicht mal, wie viele Benutzer sie überhaupt im Netz haben. Okay. Also, was wir halt sehen können, ist, wie viele Leute gerade aktuell eingeloggt sind und wie viele Knoten wir haben online. Super. Wie ist das denn jetzt, ich habe auch Gedanken jetzt gemacht eben, aber berechtigte Frage, jetzt habe ich einen 50 VDSL-Zugang zu Hause und sage so, welches Teil mit anderen Leuten. So, jetzt habe ich den, jetzt kommen 10 Leute auf einmal, weil ich wohne in des Marktplatzes, sie sehen, offenes WLAN, ziehen jetzt meinen gesamten Traffic runter, das heißt, share ich den jetzt komplett, meine 50 Mbit VDSL mit den 10 Usern jetzt und ich kann mir kein YouTube-Video anschauen, weil die mein Netz runterziehen oder habt ihr da irgendwie was geregelt? Das kannst du auf dem Router einstellen, wie viel du von deiner Bandbreite abgeben möchtest. Mhm. Ja, bei 50er VDSL-Leitung wäre das sowieso egal, das merkst du wahrscheinlich gar nicht. Aber wenn du jetzt eine relativ langsame Leitung, was ist 6 Mbit oder weniger hast, dann kannst du sagen, hör mal, ich möchte jetzt vielleicht nur 1-2 Megabit davon abgeben und dann kannst du das auf dem Router einstellen. Die sind dann für die reserviert, für die Gäste, die sich über den offenen Hotspot da so einloggen, die haben dann 1 Mbit und du hast dann die anderen 5, dann merkst du davon auch nicht allzu viel dann. Genau. Okay. Generell ist es auch so, ich hatte ja gerade schon gesagt, dass sie eine verschlüsselte Verbindung zu diesen Gateways aufbauen und diese Verschlüsselung, die kostet Rechenzeit auf dem Router. So, ein Router ist halt relativ günstige Hardware, ist wie ein kleiner Computer da drin, ne, und hat aber jetzt nicht die dickste CPU der Welt. Das heißt, der kann gar nicht so schnell fair und entschlüsseln. Und die kleinen Routermodelle, die wir benutzen, die schaffen auch gar nicht mehr als 6 Megabit pro Sekunde zu fair und entschlüsseln. Die etwas größeren Modelle schaffen 10 Megabit. Okay, das heißt, ist völlig ausreichend, um irgendwie zu surfen, YouTube zu gucken oder was weiß ich. Für die auf Straße rumherlaufen oder die in deinem Café sitzen, die gibst du 6 Mbit. Reicht auch vollkommen. Das reicht völlig. Aber kann jetzt keiner irgendwie mit BitTorrent hier deine Leitung platt machen. Das wäre die Idee gewesen jetzt, ne? Also inwieweit will ich jetzt von dem, was ich habe, auch den anderen mitgeben als Idee. Super. Das kann der User vollkommen selber frei entscheiden und kann sagen, so, ich will jetzt so und so viel abgeben von meinen. Eine Sache, die ich toll finde, für mich selbst zum Beispiel, warum ich auch einen Knoten betreibe, unter anderem ist, ich finde es praktisch, wenn ich Gäste habe. Ne? Ich kann denen einfach sagen, hier, ist Freifunk, ich brauche denen nicht mal ein privates Passwort geben, keinen Zugang zu meinem Gästenetz einrichten. Vor allem, die sind nicht in deinem Netzwerk, ne? Genau. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, was die da machen. So, ne? Ist einfach frei, offen, keine Komplikationen, mein Passwort abtippen und läuft. Okay. Und ihr habt ja auch verschiedene Geräte, hab ich mir kurz mal angeschaut. Für mich zum Beispiel, ich würde mir auch gerne so einen Access Point hinstellen und gibt es auch welche mit Außenantenne, wo man sagt, so, ich will diese Reichweite ein bisschen erhöhen, ich will jetzt einmal ein paar Leute mehr erreichen, weil ich will nicht nur in mein Haus, meinen Nachbarn was geben oder meinen Freunden und meiner Familie da sind, sondern ich will mal ein bisschen was so auf 100 Meter mal die Leute, die da auf dem Café testen da vorne, weil es ein Freund von mir ist, der ein Café betreibt, die sollen die Gäste auch mal das WLAN von mir nutzen sollen können zum Beispiel. Also die haben ohnehin schon eine erstaunlich gute Reichweite. Also ich habe so ein relativ günstiges Modell, irgendwie für 26 Euro habe ich da mal bezahlt. Der hat eine deutlich bessere Reichweite als meine 160 Euro AirPod Extreme. Nicht verwunderlich, okay. Kein Maßstab. Ja. Nee. Und du kannst bei den Routern, also gibt's verschiedene Bastellösungen, entweder packst du das Ding einfach aus dem Baumarkt irgendwie in so ein Outdoor-Gehäuse rein, ne, kannst es draußen dranhängen. Oder du kannst oder selten. Mutti-Schrank, Tupperware-Box, ne? Kleines Loch reinbohren. Ne? Ja, wobei, das wird halt nicht empfohlen, weil die halt nicht UV-resistent sind und irgendwann bröckelt dir der Plastik weg und dann wird es undicht. Also da gibt es aber im Baumarkt, findest du da Sachen, die stimmt, da ja geeignet okay sind. Was du noch machen kannst, du kannst einfach die Antennen abschrauben und ein Antennenkabel dran machen und das nach außen legen irgendwie, Richtungantenne anschließen. Es gibt andere Routermodelle von Ubiquiti zum Beispiel, die speziell für den Außenbetrieb gebaut worden sind. Diese Nanostations zum Beispiel und die haben auch extra Richtungantennen, so also kleine Satellitenschüsseln. Wird in Berlin viel benutzt. Okay. Ja. Also ist alles offen, es gibt für jeden was dabei. Ja. Für den kleinen Anbieter, der sagt, hier, ich will meine Familie mit der Wohnung oder meinen Nachbarn versorgen, einen kleinen 6x€-Router oder aufstocken, da oben keine Grenzen mehr setzt. Aber es muss halt nur ein Gerät sein, was ich mir kaufe, wo ich auch die Firmware so flashen kann. Ne? Genau, da guckt man am besten bei uns auf der Seite. Genau. Für welche Geräte es da fertige Firmware gibt. Ja, wenn man jetzt ein ganz großer Experte ist, dann kann man sich auch selber Firmware bauen, aber das ist nicht trivial. Dann muss man schon da geht es tiefer rein. Also es ist schon relativ einfach anscheinend, so wie ich das sehe, dass man sich da so einrichten kann. Also auf der Freifunkseite ist alles beschrieben und hier auf dem Kongress kann man sich direkt einen abholen. Der Baldo hier hat eine ganz tolle Maschine gebaut. Da kann man mit einem alten Competition Pro Joystick gesteuert an einem Raspberry Pi schließt man das Ding nur an und der flasht und konfiguriert einen den Router von ganz alleine. Mit einem Competition Pro. Ja. Super Sache hier. Echt. Also hier auf 30C3 ist einiges los hier. Also über uns zischt die Rohrpost. Ja, die Seidenstraße macht schöne Geräusche. Also für die Zuhörer, schöne ja, Atmo. Es funktioniert alles hier. Wie sieht das aus? Geht man mit euch in irgendeiner Weise einen Vertrag ein? Also im Sinne von, ich verpflichte mich mindestens 6 Tage von 7 Tagen online zu sein oder ähnliches? Jedem frei überlassen. Okay. Also Leute, ihr seid die nachts ihren Router ausmachen oder keine Ahnung, ich mache meinen aus, wenn ich im Urlaub bin. Das ist völlig egal. Ist alles auf absoluter Freiwilligkeit. Okay, also. Und mit dem Konzept fahren wir auch sehr gut. Und ich sehe gerade, man kann auch im Internet halt auch sehen, wo so die Zugangspunkte sind, die zu online sind. Das heißt, ich kann auch ungefähr sehen, ach, ich bin gerade hier unterwegs im Urlaub oder sowas und da gucke ich mal, habe ich da einen Zugang, habe ich da ein Freifunknetz? Also jede Stadt hat da für sich so eine Knotenkarte. Die von Hamburg findet man praktischerweise unter knotenkarte.de. Ach, das ist praktisch. Da kann man sehen, wo es die Router in Hamburg gibt. Andere Städte haben da aber auch Knotenkarten. Geht man am besten über freifunk.net, einfach die Webseite, und dort gibt es eine Deutschlandkarte, wo es überall Freifunk-Communities gibt, und von da aus kann man sich dann weiterklicken. Super Idee, wie ich finde. Klingt auf jeden Fall Freifunk wird's gut. Ich denke mal, ich werde noch Einkauf tätigen. Wunderbar. Hört sich super an. Ich danke dir, André, für die ausführliche Information. Sagen wir übrigens unser gefährliches Halbwissen mal wieder ausgebreitet hier und den Spezialisten gerufen, der weiß, wovon er spricht. Danke auch. Ich danke fürs Mitmachen, und das war der Nerdfunk Nummer, was haben wir gehabt? Nummer 57, ne? 57 vom 30C3. Wir sind in ein paar Minuten oder vielleicht auch Stunden wieder dabei. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.